die Dinge, die du tust, mehr als die Worte, die du sagst. Und das Gesicht der grauen Stadt, mehr als die Art, wie du sie ausmachst. Ich mag die Risse im Asphalt und alle Steine auf dem Weg. Ich brauch kein Ziel, um mir zu merken, dass ich irgendwas bewege. Aber alles soll, alles muss, aber alles geht und jeder will perfekt sein. Perfekt sein.